Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Zirbelberg zu erreichen. Hallo und willkommen zu Gamerscore Ausgabe Nummer 6. Hallo an alle wunderschönen Zuhörer dort draußen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist gerade wohl ums Herz, dass ich wieder im Lande bin und wieder podcasten darf mit meinem geschätzten Kollegen Julian. Ich war 10 Tage auf Teneriffa und habe die Sonne genossen, am Pool gelegen und kalte Cocktails geschlürft. Ja, und das ist ein geiles Leben, wir haben es verstanden. Das ist sehr schön. Wir in Deutschland durften hier wiederum auch sehr schön schwitzen. Es war sehr sonnenreich. Und jetzt gerade auch 28 Grad sind es gerade, wo ich bin, und mir suppt es in Strömen runter. Wie viel Grad haben wir es in Bremen? Da fragst du mich was. Ich achte da mal nicht drauf. Für mich ist immer nur heiß oder angenehm. Für mich gibt es nur schwarz oder weiß. Jedenfalls, wie gesagt, war ich auf Teneriffa und dann gab es irgendwie so einen Wochenmarkt. Und habe ich gesehen, dass da, ja, bei diesen Ramschständen und so weiter, da gab es dann 3DS-Spiele, wo dann auf dem Cover irgendwie 20 Spiele drauf waren, die alle auf einem Chip drauf waren, ja. Das gab es an jeder Ecke, es war also kein Thema und ich dachte nicht, dass es in einem EU-Land so ist. Doch, in Spanien hatte ich das auch mal gesehen, vor auch schon einige Jahre her, weil ich auch auf so einem spanischen Markt mal davon habe, dass es da massenweise gefälschte Ware über Uhren bis hin zu Taschen gibt. Das natürlich auch, ja. Ja, habe ich aber auch zu der Zeit noch Gameboy-Spiele und so ein Kram gesehen, auch irgendwie 200 in ein und sowas. Das war sehr amüsant. Aber wo wir gerade bei vielen Spielen sind, wir haben verdammt viele Themen heute. Genau, fangen wir doch mit unserer beliebten ersten Kategorie an. Rund oder Schund? Ja, und den Einstieg macht heute EA Sports UFC. Wofür steht das? Ultimate Fighting Championship. Genau. Das sind erwachsene Männer, die sich in Boxershorts gegenseitig ins Gesicht hauen und dann auf den Boden legen und sich umarmen. Das ist eigentlich ziemlich präzise beschrieben. UFC steht, wie du schon sagtest, für Ultimate Fighting Championship und ist eine Mixed Martial Arts Organisation, also für den Kampfsport. Und die Vorgänger erschienen ja beim mittlerweile leider nicht mehr existenten Publisher THQ. Und die waren auch eigentlich immer ziemlich hochwertig. Aber jetzt erscheint das Ding erstmals bei EA und macht einen guten ersten Eindruck, würde ich sagen. Ja, also man sieht ganz klar, dass EA hier viel Wert auf ein authentisches Erlebnis gelegt hat. Das fängt eben bei der sehr hochwertigen Grafik an, geht aber auch hin zum guten Wiedererkennungswert der Kämpfer und eben der Kampf selber. Heißt, man sieht hier alles, was man auch im Fernsehen zu bieten bekommt. Ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen läuft. Vielleicht lief im deutschen Fernsehen, ja. Mittlerweile ist es nicht mehr erlaubt. Okay. Und ja, es ist auf jeden Fall originalgetreu umgesetzt, sieht sehr authentisch aus. Und wer Fable für UFC hat, der ist da definitiv gut mit beraten. Für mich persönlich war es nichts. Für dich? Ja, schon. Also ich kann ja eigentlich mit Sportspielen gar nichts anfangen. Fällt mir immer sehr schwer, da eine Begeisterung zu finden in mir. Aber UFC hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also, es hat schon eine sehr überladene Steuerung. Also, das ist halt sehr komplex. Ist ja auch eine Sportsimulation. Und das merkt man auch. Und wie du schon sagst, die Kämpfer sehen sehr detailliert aus. Du erkennst hier Chuck Liddell und die ganzen anderen Leute, die da bekannt geworden sind. Teilweise auch in Filmen mitspielen mittlerweile. Und die Grafik ist wirklich ein Augenschmaus. Also die Details sind sehr, sehr toll dargestellt von den Kämpfern an sich. Das sind der Schweiß auf der Haut, die Wunden, die Beulen, das Blut, was sie dann auf den Boden spucken. Das sieht wirklich so bestialisch aus, wie, ja, wie es in den echten Kämpfen halt wirklich aussieht. Und es kann auch mal vorkommen, dass ein Kampf nur ein paar Sekunden dauert. Wenn jemand nämlich richtig trifft und richtig einen an die Schläfe haut oder so, dann kann schon mal sein, dass der Gegner sofort auf die Bretter geht. Das stimmt, das ist mir jedes Mal im Online-Modus passiert. Also mir, nicht ich, ich habe nicht ausgeteilt, sondern ich habe jedes Mal eingesteckt. Ich muss sagen, gerade da es eine Simulation ist, war ich da total verloren. Ich bin großer Fan von Street Fighter, Mortal Kampfspiel und ja, im UFC war ich dann leider sehr schnell verloren einfach, weil ich bin es nicht gewohnt, wirklich die Kombination in der Form auswendig zu lernen und die richtigen Knöpfe im richtigen Moment zu drücken. Weil ich weiß, was ich meine, ich bin ein Button-Masher, ich hau einfach gerne drauf, wenn ich gerade kann. Und das macht mir Spaß. Deswegen bei UFC bin ich da verloren gegangen. Deswegen ist halt, wie gesagt, persönlich für mich nicht wirklich was wahr. Was übrigens nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Im Gegenteil, wie wir gerade schon angesprochen haben, es ist wirklich sehr gut umgesetzt, originalgetreu umgesetzt. Die Steuerung ist auch klasse dafür, dass man so viele Kombinationen, Angriffe ausführen kann über hohe Tritte, mittlere Tritte, untere Tritte, Rücktritte. Genau, und die ganzen verschiedenen Kampfstile halt auch. Genau, ne? Da gibt es ja Judo, dann gibt es Taekwondo, dann gibt es normale Wrestling-Moves, Boxen, Thai-Boxen, alles dabei. Und ja, die Animationen davon sehen halt auch sehr realistisch aus. Es gibt dann noch zum Download, kannst du dir Bruce Lee, den legendären Bruce Lee, runterladen. Auch für alle Gewichtsklassen kannst du den dann benutzen. Leider ist das Spiel nicht ganz so umfangreich wie die Vorgänger, die ich auch gemocht habe. Und die Dynamik ist halt nicht die gleiche wie in echten UFC-Kämpfen. Das wirkt alles noch so ein bisschen undynamisch. Kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber da fehlt noch der Feinschliff, der hoffentlich beim nächsten Teil kommt. Doch, da muss ich dir zustimmen. Ich glaube, es wirkt sehr steif teilweise einfach. Also die Animationen sind nicht steif, sondern die Dynamik, ne? Ja. Genau, die Dynamik wirkt. Nein, die Animationen sind sehr gut, die Dynamik wirkt einfach sehr steif teilweise. Das heißt, man ist in einem Kampf und dann ist es einfach mal für ein paar Sekunden passiert quasi reichlich wenig, weil einfach die Dynamik fehlt, weil man einfach nicht quasi wirklich Kombinationen miteinander verbinden kann oder dann einfach mal nur rumsteht und die ganze Zeit einem ins Gesicht slappt. So, dass es sehr lustig aussieht, muss ich dazu sagen. Ja, wobei es nicht so gut aussieht. Also jedes Mal bei kritischen Treffern oder K.O.-Schlägen geht das ja in so einen Zeitlupen-Modus. Da sprichst du wahrscheinlich gerade drauf an. Genau. Und das ist aber nicht so geil umgesetzt wie bei jetzt zum Beispiel Fight Night, dieses Boxspiel auch von EA. Das sieht nämlich wirklich hammermäßig gut aus und total wuchtig, die Masse, die da aufeinander trifft und so. Und das ist leider bei dem UFC nicht ganz so genial gemacht. Das ist alles noch so ein bisschen lasch. Obwohl das eigentlich eine knallharte Kampfsportart ist, wirkt das nicht, hat das nicht ganz viel Wumms. War zumindest mein Eindruck. Genau, also ich hatte da auch tatsächlich leider das Problem, dass mir bei manchen Kämpfen einfach langweilig wurde dadurch. Man hatte dann seinen Gegner des Öfteren auf der Matte und schlug drauf und dann wurde es wieder umgedreht und er schlug drauf und dann stand man wieder auf und so, weißt du, was ich meine? Also ja, die Dynamik wirkt einfach steif. Gut, was in dem Kampf an sich passiert, das ist ja dir überlassen oder wie der Gegner spielt. Das ist ja, die Kämpfe sind ja auch sehr unterschiedlich, auch in echt. Es gibt Kämpfe, die finden nur am Boden statt, dann gibt es Kämpfe, die sind sehr auf Schläge fixiert und oder sind sehr kurz oder sehr lang oder gehen auf Ausdauer. Also das ist schon sehr detailgetreu. Aber ich kann verstehen, wenn du sagst, da langweilst du dich. Und es ist auch wirklich kein klassisches Button-Masher-Spiel oder was man eben mal kurz zwischendurch spielt. Dafür ist es halt gar nichts. Es ist halt wirklich eine Simulation für welche, die mit dem umstrittenen Sport an sich was anfangen können. Ja. Aber ich war wirklich angetan und hatte viel Spaß, gerade mit dem Karrieremodus, das muss ich noch erwähnen. Also der ist wirklich cool. Du hast halt einen Charaktereditor, da kannst du auch deinen eigenen Kämpfer erstellen. Den kannst du auch wirklich so machen, dass er aussieht wie man selbst. Also natürlich mit Sixpack und so weiter, ist ja klar. Ganz realistisch. Du kannst wirklich sehr viel einstellen, wenn auch nicht ganz so viel wie in den Vorgängern. Also die Kämpfer sehen aber im Endeffekt dann wirklich so aus, wie man es haben will. Also das kann man schon wirklich ziemlich gut einstellen alles. Und das dann macht die Karriere natürlich noch mehr Spaß, wenn man seine eigene Figur hat, sich selbst da die Fresse polieren lässt von den bekannten Kämpfern. Jo. Was mich interessiert, hast du es auf der Xbox One oder auf der PS4 gespielt? Ich habe es auf der Xbox One gespielt. Ich habe es auf der PS4 gespielt und hatte teilweise gerade im Karrieremodus immer wieder mal sehr unangenehme Bugs. Also die haben das Spiel nicht kaputt gemacht, aber dann hat sich meine Hand lustig gedreht oder irgendwie kam ich an meinen Gegner nicht mehr ran. Hattest du das auch? Nee, das kam gar nicht vor. Vielleicht gibt es jetzt aber mittlerweile schon ein Update. Ich nehme an, das ist schon ein bisschen länger her, als du gespielt hast. Ja, ich hab's direkt gespielt. Ich glaube, das war eine Woche vor Release. Ja, okay, da dann ja. Vielleicht, gut, vielleicht liegt es daran, dementsprechend. Dann lassen wir das mal außen vor. Ich war mir jetzt nämlich auch nicht zu 100% ja. sicher, ob das... Also, bei der Xbox One hatte ich es, dass ich bis zum Release auch nicht online spielen konnte. Das ist ja öfters mal so, aber da fiel es mir halt auch auf. Das war das, was ich halt... Den Online-Modus konnte ich da noch nicht testen, bevor es dann wirklich released ja. ist. Ja. Ja. Ja gut, was würdest du denn dann unterm Strich sagen? Was würdest du dem Spiel geben? Ich gebe eine Wertung 8 von 10 zermatschte Visagen. Ah, bei mir sind es 7 von 10 herumgedrehte Hände. Autsch. Ja. Kommen wir zu was ganz anderem, nämlich wieder zu einem Weltkriegs-Shooter. Die gab es ja früher zuhauf, jetzt gibt es sie nicht mehr ganz so oft, aber die erleben, glaube ich, so ein Revival, oder? Ja, ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch, weil der Film jetzt in die Kinos kommt dazu und es ist ja eher ein Weltenkrieg, Transformers, und nicht wirklich ein Weltkrieg. Ich wollte jetzt eigentlich zu Sniper Elite 3, du wolltest zu Transformers. Okay, von mir aus, dann machen wir jetzt Transformers. Das war natürlich, war natürlich nur ein Scherz, nicht, dass der geneigte Zuhörer jetzt denkt, dass ich wirklich so begrenzt im Kopf bin. Naja, zu Transformers, ganz ehrlich, The Dark Spark von Activision, jetzt pünktlich zum Film raus, ist keine Filmumsetzung oder zumindest keine reine Filmumsetzung, sondern bringt auch seine eigene Geschichte mit und führt das alles ein bisschen weiter aus. Unterm Strich, ich bin ganz ehrlich, Leute, bleibt dem Spiel fern. Ja, kurz zusammengefasst, die Grafik ist, auch wenn die Grafik nicht das Wichtigste ist und nicht wirklich ein Spiel oder das Gameplay ausmacht, ist die Grafik wirklich weit, weit davon entfernt, selbst auf der alten Generation, also PS3, Xbox 60, gut auszusehen. Das Gameplay sowieso recht immer dasselbe, recht hinterwäldlerisch, und die Steuerung fange ich am besten gar nicht erst von an. Also ganz ehrlich, einmal übers Knie gebrochen, bleibt dem Spiel fern. Ja, ich habe es nicht gespielt, ich habe keine Testmuster bekommen. Schade, schade, aber scheinbar habe ich nichts verpasst. Nein, gar deswegen nicht. Ich habe die heute ersten von uns 6 Missionen gespielt und es war wirklich durchweg dasselbe. Steuerung sehr hakelig und ja, wie gesagt, also es ist wirklich nichts drin. Selbst wenn man ein Transformers-Fan ist, sei es jetzt der Spielzeuge, der Filme, der Serie, hier wird man nichts wiederfinden, was einem in irgendeiner Form wirklich Spaß macht oder in irgendeiner Form glauben lässt, man ist wirklich Transformer. Das ist alles so schlampig umgesetzt, da ist wirklich nicht mehr schön. Also klassische, miese Filmumsetzung. Was ja nicht wirklich eine Filmumsetzung ist, aber ja, genau. Ach, ist es nicht? Dachte ich jetzt zum neuen Film. Nee, nicht eine reine Filmumsetzung, weil es geht nicht mit dem Film einher. Es leiht sich da ein paar Informationen, Fetzen raus, aber es ist an sich ein eigenständiges Spiel. Viel erfreulicher ist da aber Sniper Elite 3. Ja, Sniper Elite 3 haben wir beide gespielt. Ich habe auf der PS4 und auf der Xbox One reingeschaut. Du hattest die PC-Fassung? Nee, auch die PS4-Fassung. Ah ja, okay. Die habe ich gespielt und ja, also auch hier übers Knie gebrochen, man kann Hitler erschießen. 10 von 10. Ja, alles klar. Nächstes Spiel. Nein. Gehen wir mal ein bisschen im Detail drauf ein. Mir hat persönlich Sniper Elite 2 schon sehr viel Spaß gemacht. Ich mag es sehr, dass man eben fernab von Schießspielen nicht nur die ganze Zeit reinrennt, drauf losballert, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht, sondern eben hier muss man tatsächlich hingehen, man geht überlegt vor, man muss schon vorher über Strategien nachdenken. Heißt, man kann nicht einfach sagen, oh, da sind 3 Gegner, ich erschieße erst A, B, A, dann B, dann C, sondern eventuell hingehen und sagen, okay, es wäre jetzt schlauer, erst C zu erschießen und dann A und B zu dieser Tonne zu locken. Ja, dann kriegt es auch keiner mit, quasi. Und ja, das finde ich halt sehr geil. Und wirklich eines der größten, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht makaber an, aber eines, was ich richtig liebe, ist diese Killcam. Ja, das ist ja eigentlich der Punkt überhaupt, warum für die Sniper Elite 3. Das ist halt so das Ausschlaggebende, warum man das spielt. Weil eigentlich ist die Killcam ja das, was die Serie ausmacht. Ja, wobei ja im zweiten Teil in Deutschland die Killcam rausgenommen wurde. Ach, das wusste ich gar nicht. Genau, deswegen war es ja so schön, dass es jetzt im dritten Teil wirklich komplett ungeschnitten drin ist und wir sogar den Führer erschießen dürfen. Das ist komisch, also wie man schon merkt, das spielt im Zweiten Weltkrieg natürlich wegen Hitler, aber ausschließlich in Afrika, oder? Genau, das spielt ja auch in Afrika, wenn du siehst, wirst auch so keine verfassungsfeindlichen Symbole sehen. Es werden auch keine Hinweise auf den Nationalsozialismus fallen oder. Außer dass man Hitler erschießt. Außer dass man Hitler erschießt, genau. Aber auch hier fehlt eben, also er hat weder sein Bändchen an, noch rennt er mit ausgestrecktem rechten Arm durch die Gegend. Das fehlt hier alles. Das ist aber auch wirklich international so gemacht worden, denn es geht jetzt einfach darum, dass man in Afrika ist und dort halt versucht, auch dort ja emporkommende Regime schnell einzugrenzen und eben erst gar nicht, ja, halt Aufblühen zu das, lassen. genau. Genau, man spielt So. halt einen amerikanischen Scharfschützen. Ich glaube, er ist auch Geheimagent oder so, meine Genau, ich. das ist, ja, genau. Und mit dieser Röntgenkamera, mit dieser Killcam, sieht man halt immer detailliert die Zerstörung von Knochen, Organen, Muskeln und alles anatomisch sehr korrekt. Also vorausgesetzt, man schießt richtig. Ja, natürlich, man muss natürlich treffen. Dann kann man verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen, wie ballistisch korrekt die Kugeln sich verhalten. Also auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad trifft die Kugel wirklich da ein, wo du halt mit dem Fernrohr gezielt hast. Genau. Aber auf den höheren ist es halt schon realistischer. Manchmal ist die Physik ein bisschen unglaubwürdig, da passt das manchmal nicht richtig, aber generell die Anatomie des Menschen ist da wirklich sehr, sehr detailliert und korrekt dargestellt. Wer Ich also glaube, Medizinstudent ist, kann gut was lernen. ja, ich glaube auch. Also sind sogar die Hoden dargestellt, aber man kann auch wirklich Hodentreffer machen. Es gibt sogar Ha, ein du hast Hoden Achievement, gesagt. das gibt sogar ein Achievement, dass man jemanden den Hoden aus 100 Meter Entfernung wegschießen soll. Jetzt habe Ziemlich ich so ein gemein. ganz unangenehmes Gefühl in der Buchse, aber ja. Ja, das kommt automatisch, oder? Das ist Ja. sehr, ah, fies. Aber ja, ich muss auch sagen, ich kann es, wer Bock drauf hat, kann ich definitiv empfehlen, das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad authentisch durchzuspielen oder zu spielen, nicht zwingend durchzuspielen. Das habe ich gemacht. Man tut sich zwar keinen Gefallen, weil man da wirklich, also es funktioniert in beide Richtungen. Das heißt, die Ballistik ist real. Man muss also genau zielen und treffen. Darf man aber glücklicherweise auch die ein oder andere Hilfsmittel. Heißt, wenn man die Luft anhält, dann ist das Rohr. Er hat Rohr gesagt. Dann ist das Rohr standhaft, wird nicht besser gerade und kann halt dann besser zielen. Und ja, aber auf der anderen Seite wirklich, wenn man ins Visier kommt, ist man eigentlich auch in seltenen Fällen lebt man dann länger als noch die nächsten 3 Sekunden. Aber wie gesagt, ich persönlich finde es nämlich sehr interessant, weil man einfach dadurch sehen kann, wie sowas genau funktioniert, was da alles für. Was es anrichtet eigentlich. Ja, das aber auch was alles da reinspielt, damit sowas funktioniert, weil da wird ja auch die Windrichtung wird dann beachtet und sowas. Also Der das finde ich Herzschlag, der Atem genau, des Snipers. des Snipers und die Entfernung und so, das finde ich sehr cool gemacht. Und man, also ich hatte zum Beispiel auch das öfter überrascht, dass ich dann stand und dachte so, ja, das wird der perfekte Kopfschuss. Und auf einmal landet halt die Kugel dann genau unter ihm oder genau vor ihm und sowas ist. Also das finde ich sehr cool gemacht. Ja, das Ganze spielt sich in der Third Person, bis man schließlich das Gewehr anlegt und dann den Genau. Scharfschützen mimt. Aber man kann auch zum Beispiel Stealth spielen und mit einer normalen Pistole oder mit einer schallgedämpften Pistole ins Lager schleichen und die von hinten abmurksen mit einem Messer im Nahkampf. Der Nahkampf, da war man ein bisschen zu übermächtig, finde ich. Es hat also oft geholfen, auf den Gegner zuzurennen und in den Nahkampf zu gehen. Da waren die sofort platt. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Call of Duty, wo du einfach Panik Ja. messern kannst und schon fallen die um, genau. Genau. Aber der Hauptkritikpunkt ist für mich, dass die KI wirklich seltsam ist. Manchmal ist sie zu dumm, also sieht die dich nicht, wenn du direkt vor denen stehst. Und manchmal weiß sie genau, wo du bist, dabei bist du gefühlte 1000 Kilometer entfernt und die können eigentlich nicht Genau, wissen, wo du ja. bist. Also das Das schwankt sehr. zweite Problem hatte ich auch, dass die KI bei mir immer sofort wusste, wo sie hin musste, wenn ich in irgendeiner Form mal zu laut war oder geschossen habe, dass sie wirklich immer meilenweit weg. Das hatte ich besonders in der Mission den Grauen Wolf. Das ist eben diese Mission, wo man Hitler erschießt, dass ich da eben, da bin ich dann auch authentisch, habe ich das gemacht. Und jedes Mal, wenn ich wirklich einen der ganz fernen Abstand erschossen habe und nicht darauf geachtet habe, wie laut gerade meine Umgebung ist, habe ich schon von 3 Kilometer Entfernung auch einen Sniper-Schuss direkt in den Kopf bekommen. Also, bei mir war die KI auch durchweg eigentlich überempfindlich. Ja, und das ist frustrierend und auch unfair. Und generell, die Missionen, finde ich, ähneln sich auch zu sehr und die Bosse sind ein bisschen zu unaufregend. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Pep gewünscht. Ich muss auch sagen, ich fand es nach einer Zeit kommt sehr schnell eben ja, ich möchte nicht sagen Monotonie, so krass ist es dann nicht, aber es fühlt sich halt alles sehr schnell familiär an, sodass man in Anführungszeichen sehr schnell weiß, wie man vorzugehen hat, was man zu machen hat und dass auch die Herausforderung dann einfach gegen Mitte, Ende des Spiels komplett fehlt, weil einfach man hat alles einmal gemacht quasi. Für mich ist es so ein typisches Spiel, was man nicht am Stück durchspielt, sondern immer mal so eine Mission, spielt man wieder irgendwas anderes und dann, ach, kannst du mal wieder eine Mission Sniper Elite 3 spielen und dann so funktioniert es für mich besser, als wenn man am Stück spielt. Ja, die Abwechslung fehlt da einfach, das stimmt. Ja. Aber man muss sagen, das hat schon positiv überrascht, mich zumindest, da ich die Vorgänger eher mau fand. Ja, ich muss auch sagen, ich habe Sniper Elite 2 mochte ich zwar, aber war jetzt nichts, was ich zwingend empfohlen hätte oder in irgendeiner Form großartig lange gespielt habe. Sniper Elite 3 hingegen macht mir persönlich sehr viel Spaß oder hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nicht ganz durch, aber ich muss dir sagen, nachdem ich dem Führer den Kopf weggeballert habe, war ich rundum zufrieden. Gut, abschließend würde ich 7 von 10 aus 100 Meter Entfernung getroffene Hoden vergeben. Wow. Ja, 7 von 10, auch meine Wertung. Weil ich dir echt sagen muss, ich bin immer so ein bisschen so 7 von 10, 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10. Was sagt das wirklich aus? Dementsprechend sage ich einfach, wenn ihr auf Stealth steht und gerne Leuten mit Snipern Hoden wegschießt, dann ist das euer Spiel. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu einem Weltkrieg. Das ist wirklich ziemlich stark vertreten, ja, in dieser Folge. Valiant Hearts. Oh, ich kann da jetzt zum Spiel wirklich gar nichts sagen. Ich habe leider kein Testmuster bekommen, hatte ob es jetzt keine Zeit, ich habe es mir selber jetzt gekauft, aber leider auch keine Zeit gehabt, reinzuschauen. Ich habe auch wirklich gar keine Ahnung so wirklich, worum es überhaupt geht oder was man im Spiel macht. Da musst leider du durchweg übernehmen jetzt. Dann erkläre ich dir das. Und zwar, Valiant Hearts ist Ubisofts Action-Adventure, welches im Ersten Weltkrieg spielt. Und was man sofort erkennt oder was sofort ins Auge springt, ist dieser charmante, handgezeichnete Comic-Stil. Der ist auch von diesen Ubi-Art-Studios, wie auch schon Rayman Legends, was großartig schon damals war und ist immer noch. Dieser Comic-Stil ist zwar witzig und also sieht witzig aus, wirkt manchmal witzig, ist aber überhaupt nicht so, dass es die Grausamkeit des Kriegs verharmlost. Also der Erste Weltkrieg war wirklich ja, Krieg ist immer grausam, aber ich glaube so, das war wirklich eines der schlimmsten Katastrophen der Menschheit überhaupt. Zwischendurch werden reale Hintergründe auch mit echten Fotos gezeigt, also und erklärt. Da sieht man so ein paar Fakten, zum Beispiel, was für eine Rolle die Fahnen gespielt haben im Ersten Weltkrieg. Das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, dass da die Regimenter eigene Fahnen hatten und dass es auch ganz, ganz viele Soldaten dann, wenn sie aufgerieben worden sind, auch schnell die eigene Fahne versteckt haben oder vergraben und zerstört, damit die dem Feind nicht in die Hände fallen. Aber es ist ja eigentlich nur eine Fahne, ein Stück Stoff. Das hat da also eine große Rolle gespielt. Und das finde ich ganz gut, dass da zwischendurch immer solche Sachen erklärt werden. Die muss man sich nicht angucken und durchlesen, aber die kann man halt. Und das finde ich immer sehr schön dargestellt. Und die Fotos sind auch, damals war es natürlich noch in Schwarz-Weiß, die sind nachkoloriert worden. Das heißt, man hat die Distanz ist weniger, weil man halt das aus unseren Fotografien so kennt, dass sie halt in Farbe sind und dann ist es schön nachkoloriert. Das ist wirklich schön gemacht. Ja, bei der Story habe ich jetzt ein Problem, weil ich möchte gar nichts spoilern. Wichtig ist nur, dass man das Schicksal mehrerer Charaktere erlebt und deren Schicksal sich dann auch miteinander verwebt. Und generell ist die Story sehr traurig und bewegend, so wie Krieg halt ist. Aber auch nicht so, dass man vor Melancholie und vor Pessimismus jetzt sagt, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich möchte spielen und Spaß haben. Die schaffen so ein gutes Zwischending. Es gibt ein paar Rätsel, die wirklich nett sind und nicht frustrierend schwer, aber auch manchmal muss man ein bisschen überlegen. Zwischendurch gibt es ein paar Action-Einlagen, die fand ich ein bisschen unpassend. Also da gibt es zum Beispiel gegnerische Kanonenfeuer und da muss man dann mit dem Charakter vor und zurücklaufen, dass man nicht getroffen wird. Man sieht immer schon den Schatten des einschlagenden Projektils. Das nervt zwischendurch ein bisschen und das passt nicht ganz so rein. Auch, dass der Gegenspieler ein bisschen überzeichnet ist, das wirkt manchmal ein bisschen lächerlich zu einer eigentlich ernsten Thematik. Aber ansonsten wirklich eine tolle Inszenierung, sollte man wirklich gespielt haben. Ein paar nervige Quicktime-Events hätten sie sparen können, wie gesagt. Aber es hat mich wirklich bewegt, mitgenommen und macht auch wirklich viel Spaß. Und deshalb gebe ich 8 von 10 vergossene Tränen. Also kannst du es uneingeschränkt empfehlen? Ja. Super. Also man sollte sich bewusst sein, dass nicht alles funktioniert. Wie gesagt, ein paar Actionsequenzen wirken deplatziert. Aber ich kann es wirklich empfehlen. 15 Euro kostet es als Download. Gibt es für alle Plattformen. Nicht verpassen. So, zum Abschluss noch ein Weltkriegs-Shooter oder Weltkriegsspiel. Enemy Front. Da kann ich ja auch nichts zu sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war sehr überrascht. Ich habe von dem gar nichts gehört. Und das passiert bei mir eigentlich sehr selten, dass ich von dem Spiel nichts höre. Ja, ist, glaube ich, auch nicht ohne Grund so. Das ist nämlich kein gutes Spiel. Ist von City Interactive. Die haben sich ja bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ist ein polnisches Entwicklerstudio. Spielt im Zweiten Weltkrieg. Und man spielt einen Kriegsberichterstatter, der natürlich dann auf einmal zum Kriegshelden wird und sich mit allen Waffen auskennt und mal eben das gesamte deutsche Regime platt macht, sozusagen. Ja, viel weitere Worte möchte ich darüber nicht verlieren. Ich habe da für Gameswelt einen Test drüber geschrieben. Guckt euch den an, falls euch interessiert, was an dem Spiel so schlecht ist. Kauft es auf keinen Fall. Ja, ich habe 4 von 10 gegeben und das war noch nett. Und womit? Wie, womit? Mit Recht. Ach, mit Recht, ja, hast du recht. Ja. Ja, ich wollte noch mal zum Abschluss über Plants vs. Zombies quatschen. Das haben wir ja beim allerersten Podcast drüber gesprochen gehabt, über das Spiel. Das war vor 30 Jahren, für Xbox One und Xbox 360 exklusiv erschienen. EA hat jetzt doch noch eine PC-Version nachgeworfen. Also wer keine der beiden Konsolen besitzt und hauptsächlich PC spielt, dem kann ich das Spiel definitiv empfehlen. Was sehr schön ist, eben, dass EA hier sehr viele für Grafikenthusiasten sehr viele Einstellungen hinzugefügt hat. Und das Spiel sieht wirklich verdammt gut aus. Ich hätte es gar nicht gedacht, was man daraus noch alles rausgeholt hat. Und an sich ist es aber trotzdem 1:1 dasselbe Spiel. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Es ist wirklich ein sehr lustiger Mehrspieler-Shooter für zwischendurch. Und wenn ich auch eine Wertung drauf klatsche, würde ich sagen 7 von 10. Und ich glaube 24,99 kostet die PC-Version oder 19,99. Kann ich es wirklich empfehlen. Sehr spaßig aus der Third-Person-Perspektive. Und wer noch mehr über das Spiel hören will, hört sich einfach nochmal die erste Folge Gamerscore an. Sehr gut. Ja, im Urlaub habe ich dann noch ein 3DS-Spiel gespielt. Das war Tomodachi Life. Und Tomodachi Life ist eine Art Tamagotchi mit Mii-Charakteren. Also man erstellt seine eigenen Mies, wie man das auch von der Wii, von der Wii U und von 3DS kennt. Da kann man dann zum Beispiel Freunde von sich ins Spiel, auf die Insel, man hat da so eine Insel, und da kann man dann ins Apartment Freunde von sich ziehen lassen, oder man nimmt berühmte Persönlichkeiten, Charaktere aus Spielen, Politiker, was auch immer. Und da kann man auch die Persönlichkeit einstellen. Und dann muss man sich um diese Mii-Charaktere kümmern. Die haben also auch Hunger oder haben irgendwelche, wollen jemanden kennenlernen und mit ihm daten. Dann kann es zum Beispiel sein, dass mein Mii Julian möchte gerne Angela Merkel daten. Und dann kannst du ihm sagen, richtig, dann kannst du ihm sagen, sprich mit ihr mal über das Thema Geld, da kommt man immer gut bei ihr an, und geh mal mit ihr ins Café. Und aber ob sie sich dann verstehen oder nicht, das kannst du nicht wirklich beeinflussen. Und es kann dann auch sein, dass sie heiraten und ein Kind kriegen. Das wird in Zukunft natürlich auch in echt passieren. Das wäre ein ziemlich hässliches Kind. In der Tat, ja, und es liegt nicht an Frau Merkel. Oh. Ja. Naja, jedenfalls, das Ganze ist witzig gemacht. Es ist auch von den gleichen Machern wie zum Beispiel die WarioWare-Reihe. Und deswegen ist es halt super skurril. Also der Humor ist wirklich sehr abgefahren, sehr japanisch. Ist auch wirklich unterhaltsam und lustig. Aber ich habe ein Problem mit dem Ding, weil man kann es nicht länger als eine Viertelstunde am Tag spielen. Weil dann hast du schon alles gesehen, dann sind deine Mies satt. Du hast die Gags schon 20 Mal gehört, die Minispiele darin sind auch nicht wirklich der Rede wert, machen auch nicht so viel Spaß. Ja, ich möchte keine Wertung vergeben. es sollte den Leuten nur bewusst sein, dass sie da kein Spiel kaufen, was sie jetzt am Stück spielen können. Es ist auch nicht, wie ich dachte, ein Animal Crossing New Leaf, was ich richtig toll fand, was ich lange gespielt habe. Aber Tomodachi Life ist witzig, hat viel Potenzial, aber ich mag es nicht, ein Spiel nur 15 Minuten zu spielen und dann wieder erst wieder am nächsten Tag, um da was Neues zu entdecken. Nee, das hört sich wirklich sehr unschön an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei einem Vollpreistitel einmal am Tag 15 Minuten zu spielen, da sehe ich jetzt keine lohnenswerte Investition. Also ich glaube, es findet seine Anhänger und es ist, glaube ich, ziemlich so ein Geheimtipp momentan. Aber so ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ich sehe das Potenzial, aber ich glaube, ich schaue erst beim, wenn es Nachfolge gibt, wieder rein. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die nächste Kategorie. Das ist natürlich Megastar. Du sagst es. Megastar. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Anne von Winning Moves. Aber Anne, stell dich doch mal selber vor. Wer seid ihr eigentlich und was machst du bei Winning Moves? Ja, Winning Moves ist ein Brettspieleverlag, oder nee, eigentlich ein Spieleverlag aus Düsseldorf. Und neben unserem Kartenspiel Top Trumps machen wir ganz viele Hasbro-Fan-Editionen. Das heißt, Fan-Editionen zu Monopoly, zu Risiko, zu Cluedo, auch zu Vier gewinnt und zu Trivial Pursuit. Und zu Fan-Editionen gehören halt Fußball-Editionen, Stadt-Editionen, aber auch so richtig coole Editionen wie jetzt unser Monopoly Marvel Comics zum Beispiel. Ja, das habe ich dank dir schon spielen dürfen und war sehr überrascht, wie qualitativ hochwertig es ist, aber auch wie viel Liebe zum Detail eigentlich drin steckt. Also man hat auf den Karten, damit sich das die Zuhörer vorstellen können, nicht eben die Grundstücksnamen wie bei dem klassischen Monopoly. Stattdessen kauft man hier die Comics ein. Das sind alles Erstausgaben der Marvel Comics, also angefangen über Spider-Man bis hin zu Iron Man oder auch das allererste Captain America Comic von 1947, wie er Hitler richtig schön ins Gesicht schlägt. Da gibt es auch eine kleine witzige Anekdote zu, oder? Ja, ich war bei Gameswelt und hatte noch die englischen Muster dabei, weil die Deutschen halt jetzt erst fertig produziert bei uns im Büro angekommen sind. Und dann hatte Christian halt sofort den Karton ausgepackt, nimmt das Spiel in die Hand, hält es in die Kamera und sagt so, wow, da sind Hakenkreuze drauf und Hitler zieht halt einen auf die Fresse. Und ich habe nur gedacht, oh nein, weil so sehr haben wir uns da noch gar nicht mit beschäftigt. Und wir haben dann das Comic, was halt sehr prominent vorne auf der Verpackung war, dann einfach rausgenommen. Ja. Aber da hatte Chris echt eine Nase für solche Spürhund. Sachen, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich typisch der Chris. Hallo an Chris an dieser Stelle. Grüße. Guten Tag, Arschloch. Momentan macht ihr auch hauptsächlich Lizenzspiele, also jetzt zum Beispiel ja, Marvel, das Monopoly, dann habt ihr aber auch, was habt ihr, Skylanders, Herr der Ringe, Hobbit, Sherlock, Cluedo und die drei Fragezeichen, sehr, sehr coole, sehr, sehr cooles deutsches Hörspiel, wer es nicht kennt. Habt ihr denn auch Pläne für, in Anführungszeichen, eigenständige Titel? Nee, erstmal nicht. Also Winning Moves hat das früher ganz lange gemacht, hat auch selber Spiele entwickelt, also ganz tolle Kinderspiele wie zum Beispiel Banana Jump. Aber es ist für uns, es bringt uns halt mehr nach vorne, halt uns auf diese Marken zu konzentrieren und unsere eigene Marke, das ist halt Top Drums, stärker zu machen, dass sie halt irgendwann mal so das Standing erreicht, wie Top Drums halt in England hat. Da kennt halt wirklich jeder Top Drums. Da gibt es Turniere und alles Mögliche dazu. Und da wollen wir halt dann auch noch hinkommen. Und das erfordert halt Konzentration auf so bestimmte Kernkompetenzen. Ja. Ich meine, jeder kennt ja Monopoly oder auch Cluedo und so weiter. Das Grundgerüst ist ja das Gleiche. Mhm. Es ist halt nur angepasst auf die jeweilige Thematik, dann zum Beispiel Star Wars. Gibt es denn auch eigene Regeln? Zum Beispiel, wenn beim Monopoly gesagt wird, ein Jedi kann Gedankentricks, deswegen kannst du das jetzt auch und es wirkt sich auf das eigentliche, auf die Regeln aus? Ja, das ist aber in der Tat sogar nur, soweit ich weiß, nur bei Star Wars, so bei dem Star Wars Monopoly. Da gibt es halt extra Sonderregeln, die Jedi-Power-Würfelregeln. Wenn du halt eine bestimmte Würfelkombination würfelst, dann bekommst du auch bestimmte Jedi-Fähigkeiten. Kannst dann bestimmte Felder überspringen oder auf bestimmte Felder deiner Wahl ziehen. Und das ist allerdings, soweit ich weiß, nur bei dem Star Wars Monopoly so. Okay. Bei Marvel Monopoly ist ja auch ein roter Würfel dabei. Und der Tempowürfel. Der was? Entschuldigung? Der Tempowürfel ist das. Ah, ich hab nicht kapiert, wofür er da ist. Ja, das ist ein ganz kleines Problem. Der ist eigentlich nicht vorgesehen in den Lizenzeditionen, aber Hasbro, die produzieren ja die Spiele und drucken die und bestücken die. Bestücken die halt auch mit den Figuren. Und in den Figuren sind halt auch die Würfel mit drin. Und dieser Tempowürfel ist eigentlich nur für klassische Monopolies. Das beschleunigt das Spiel dann nochmal so ein bisschen. Ah. Ist aber jetzt für das Marvel Monopoly eigentlich nicht vorgesehen. Wir haben uns aber überlegt, einfach weil der Würfel zusätzlich drin liegt, da jetzt bald noch so eine kleine Informationsbroschüre zusammenzustellen und auf die Webseite zu stellen, damit Menschen wie du mit dieser berechtigten Frage dann auch eine Antwort finden. Ah, okay. Ja, ich hatte mich schon gewundert, da in der Anleitung ja nicht vermerkt war. Aber gut. Das, was mich am meisten interessiert, ist eigentlich, wie ist denn so ein Entstehungsprozess von dem Spiel? Also nicht nur von dem Spiel an sich, sondern wie geht ihr hin und entscheidet, okay, diese Lizenz, die benutzen wir jetzt für zum Beispiel Monopoly oder Lizenz B benutzen wir jetzt für Top Trumps oder Cluedo? Wie läuft sowas ab? Ja, erstmal wird der Bedarf natürlich erfragt, ne? Wobei es sich jetzt teilweise auch so geändert hat, dass der Bedarf an uns herangetragen wird, halt die Wünsche, ne? Wie Christian mit seinem Dark Souls und diverse. Unbedingt, bitte ein Dark Souls. Ja, ich habe es ganz, ganz oben. Ich habe es ganz gut. Oben und denke jeden Tag daran. Und das geben wir dann weiter, also ich sammle das dann wird das weitergegeben. Und Winning Moves ist ja international, also der größte Teil unserer Firma liegt halt in England und dann wird halt gemeinsam geguckt mit allen zusammen. Ne? Wie hoch ist das Potenzial und wie sind die einzelnen Märkte? Und dann versucht man halt vom Lizenzgeber die Lizenz zu bekommen. Die muss natürlich auch mit Hasbro abgestimmt werden. Also so kam es oder so wird es leider nicht zu einem Breaking Bad Monopoly oder Risiko kommen, weil das halt thematisch nicht ganz zu Hasbro dann passt. Und wenn man bestimmt wegen der Drogenthematik, denke ja. Ich mal, ist der Image-Schaden. Ja. Aber wir werden ein Top-Drums dazu machen. Also ich denke nächstes Jahr. Und das freut mich dann auch ganz besonders. Nee, wir versuchen halt von den Lizenzgebern die Lizenzen zu bekommen. Dann muss man aber natürlich auch im Vorfeld gucken, wie wir das dann auch verkauft bekommen. Noch sind es halt ganz viele klassische Händler, wie die Spielwarenhändler oder die Online-Händler. Aber wir probieren da jetzt natürlich auch bestimmte Editionen auf andere Weise besser zu vermarkten. Jetzt zum Beispiel die Marvel-Edition und The Walking Dead auch über Comicläden zu vertreiben. Ja, jetzt ein Beispiel von Walking Dead. Das Risiko, das entsteht ja gerade bei euch, das passt hier halt gerade quasi an für den deutschen Markt. Wie läuft, also was mich dahinter interessiert, wie entscheidet ihr zum Beispiel, welche Figuren, quasi wie die Figuren aussehen, wie das Spielbrett aussieht, wie man das am besten umsetzt? Ja, da sitzen dann halt die Produktentwickler aus den einzelnen Ländern zusammen und überlegen das dann. Ne? Hasbro ist dann natürlich auch da, die halt die Risikolizenz haben und sagen, so und so könnte das dann aussehen. Und dann wird dann auch noch mit dem Lizenzgeber kommuniziert. Also da arbeiten dann halt diverse Hände dann zusammen. Mhm. Okay. Würdest du sagen, dass jetzt so ein bisschen der Hype um Winning Moves begonnen hat oder war die so, selbst so ein bisschen überrascht und oh, das wird ja richtig gut angenommen, wir machen jetzt immer mehr verschiedene Spiele und ihr schwimmt, glaube ich, habe ich immer so den Eindruck, auf einer richtigen Erfolgswelle gerade. Kannst du das bestätigen? Ja, das Feedback ist halt jetzt ein ganz anderes. Ich muss dazu auch sagen, dass wir 2012 wurde Winning Moves halt ein bisschen umgestellt, man ist viel stärker auf die Lizenzedition gekommen und ich mache jetzt diesen Job jetzt seit Januar, also quasi seit der Spielwarenmesse in Nürnberg. Ich war vorher in einem anderen Bereich bei Winning Moves tätig und wir haben eigentlich erst in diesem Jahr damit angefangen, diese auch Social Media zu nutzen. richtig, ne? Mit der Facebook-Seite, vor allen Dingen aber auch mit Twitter. Und ein bisschen mehr auf die Fans zuzugehen, anstatt über klassische Printmedien, ne? Oder große, sehr große Online-Portale. Also ich finde das halt viel schöner, wenn man Jungs wie euch ja zum Beispiel kennenlernt, den Julian, der dann halt ein begeisterter Fan ist und ja, mich dann quasi in eure Sendung einlädt. Könnte man denn jetzt als geneigter Brettspiele-Fan hingehen oder gibt es irgendwo eine Kontakt-E-Mail beispielsweise, wo man halt sagen kann, hey, ich hätte gerne Bock auf XY, schreibt euch das mal irgendwo hin, falls das mal zustande käme, wäre das klasse. Ja, also was wir jetzt schon eingerichtet haben, ist auf unserer Webseite, da ist ganz oben so ein kleiner Reiter, der wünscht dir was heißt. Und da kann man einfach in ein Formular seine Wünsche eintragen und das kriege ich dann. Sonst kann man mir auch an anne@winningmoves das direkt schicken, ist auch kein Problem. Und ich sammle das halt und gebe das dann weiter. Und manchmal ergeben sich daraus auch wirklich schöne Geschichten. Ne? Ah, cool. Und wo wir gerade dabei sind, gibt es für dich irgendeine Lizenz oder irgendein Spiel, was du sehr gerne hättest? Also jetzt mal ab von dem Breaking Bad, das hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, ich hatte, bevor The Walking Dead kam, da glaube ich ein halbes Jahr lang rumgeheult, dass ich es haben wollte. Jetzt ist es da und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn jetzt noch Breaking Bad kommt, dann bin ich wunschlos glücklich. Und darum bin ich es eigentlich. Und jetzt kriegen wir auch noch Mein kleines Pony als Top Drums und als Sino. Okay. Und ja, das ist clever, sich die Bronies da zu holen. Ich kann sagen, für alle Bronies da draußen. Ja, die liebe ich halt auch sehr. Also die Ponys jetzt nicht die. Ja. Nicht und die Alf wäre auch noch was ganz Tolles. Aber ich. Alf. Ja. Der Katzenfresser von Melmark, ja, das wäre auch cool. Also wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, in Anführungszeichen, dann würde ich, also anstatt Videospiel oder so, ich würde sagen, irgendwas mit Batman oder halt DC. Weil Marvel gibt es ja jetzt schon, das ist richtig geil. Aber ich bin halt, wie gesagt, eigentlich immer mit aus dem DC-Lager, im DC-Lager gewesen, damit groß geworden mit Batman-Comics. Und ich hätte voll gerne irgendwas mit Batman. Und auch wenn es in Anführungszeichen nur Top Trumps ist, und was rede ich? Ihr habt ja schon Top Trumps DC und Batman, beziehungsweise ja, das England. Back, ja. Genau, aber ich fände, so ein Spiel wäre richtig geil. Also von mir aus so, von mir ist auch so ein Cluedo. Weißt du, so ein Cluedo dann, und die Verdächtigen sind alles die Bösewichte aus dem Batman-Universum. Und die Spieler sind dann quasi die Helden und müssen halt gucken, was da passiert ist in Gotham City. Sowas in die Richtung. Ich kann ja auch gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen, wieso es bisher das noch nicht gibt. Also es wird nicht daran liegen, dass es noch nicht irgendwie auf dem Schirm gestanden hätte, ne? Oder weil das wird sich, viele wünschen sich das halt, ne? Also meine Vermutung ist tatsächlich, weil die Marvel-Welle so krass im Kino momentan ist. Die haben ja wirklich dafür gesorgt, dass da sehr viele Leute diese Filme gucken und dass eben im Mainstream mehr oder weniger endlich angekommen ist und dementsprechend auch die Comic-Verkäufe gerade in Amerika sind dadurch sehr drastisch angestiegen. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ja, aber ich meine, Batman ist ja eigentlich so auch mit der Held, auch gerade. Ja, aber das war ja auch nur durch die Christopher Nolan-Trilogie jetzt so wirklich bekannt großartig geworden. Ist. Genau. Während der Green Lantern-Film es in Sand gesetzt hat und eigentlich so gut wie so Man of Steel war eigentlich auch okay, aber die Marvel-Filme haben ja durchweg jedes Mal ein Tor geschossen, oder? Mit Avengers, dem neuen Captain America-Film und so weiter und so fort. Liegt aber, glaube ich, auch daran, also du als DC-Fan, das würde dich vielleicht jetzt verletzen, aber ich finde, Batman ist der einzige interessante. Ich kenne halt nicht so viel, muss ich sagen. Ich kenne mich nicht besonders gut aus, aber Batman ist von den bekannten DC-Helden für mich der interessanteste. Ich habe das. Das kann natürlich auch gut sein. Also deswegen meine ich das halt auch, ne? Dass deswegen Kino, beziehungsweise dass es deswegen auch Marvel um einiges besser ankommt, einfach. Aber wenn man die Nolan-Batman-Lizenz kriegen würde, sowas wie den Joker halt legendär da reinzubringen, dann glaube ich, dann. Wäre das kein Problem. Auch ich fände also Comic-Batman cooler als Nolan-Batman. Aber ja, also Batman so oder so fände ich auf jeden Fall sehr geil. Was, du gibst irgendwas für dich, Tim? Außer jetzt mal Dark Souls, was du gerne... Ja, Dark Souls, das reicht mir schon. Das würde echt meine Seele zum Hüpfen bringen. Okay. Herz. Sonst aber wirklich rein. Wahrsten Sinne des Wortes. Genau, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Dark Souls. Aber Breaking Bad fände ich natürlich auch super cool. Aber da kommt ja wenigstens ein... Top Trumps. Genau, Top Trumps. Ja, besonders, ich finde, wenn man über das Thema mal ganz kurz nachdenkt, nicht nur über Breaking Bad oder... sondern einfach allgemein auch mit den Lizenzen, die halt benutzt werden, sei es jetzt Cluedo, Risiko, Monopoly, Top Trumps, von mir aus auch, wie viel man eigentlich machen kann aus dem ganzen Kram, ne? Ja. Also man könnte, glaube ich, unendlich viele Spiele produzieren, wenn man also, die Lizenz immer so kriegen würde. Ohne. Genau. Ja, mir geht es darum, selbst so um die Lizenz drumherum, da kannst du, achso, ich merke gerade, ich will jetzt hier gar nicht, das hast du mir, glaube ich, auch erzählt, Anne, bevor ich jetzt hier, ich will jetzt gar nicht mich mit fremden Lorbeeren schmücken, aber zum Beispiel ein Risiko, es wäre auch super cool, du kannst jetzt so ein Meth-Imperium dann aufbauen, ne, so anstelle von Soldaten und so ein Kram, hast du halt dann da deine Meth-Labore überall. Ja, das war schon echt super Ideen, ne? Und ja. Ich habe auch dann mit dem Grafiker gesprochen und vielleicht basteln wir das einfach für uns selber so, ne? Also ist ja jetzt auch nicht so dramatisch, ein altes Risiko zu überkleben, wenn man dann die Druckdaten hat und das ist natürlich eine schöne Sache. Aber das bleibt jetzt unter uns, damit Hasbro hier nicht hellhörig wird. Genau. Wäre nicht so schön. Auch nicht schön für mich, wenn der Chef das dann hört und das, nee. Sehr gut. Habt ihr denn noch andere Lizenzen geplant oder ist das quasi jetzt so, das ist eure Lizenz und darum herum baut ihr jetzt immer die Spiele? Du meinst jetzt Lizenzen? Zum Beispiel Mensch, ärger dich nicht. Nee. Okay. Also wie gesagt, wir sind Hasbros weltgrößter Lizenznehmer, also Winning Moves jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch UK, einfach weil wir halt die ganzen Fan-Editionen machen zu Risiko. Und den anderen Spielen. Und zum Beispiel Spiel des Lebens gehört eigentlich auch zu unserer Lizenz. Da haben wir aber bis jetzt noch nichts gemacht. Und es ist noch ausbaufähig. Ah. Triple Pursuit haben wir jetzt ja angefangen mit dem DFB. Ja. Triple Pursuit. Jetzt kommt bald, was mich auch total freut, Harry Potter. Mit 600 Fragen. Und das wäre halt schön, da noch mehr zu machen. Aber ganz im Ernst, Spiel des Lebens fällt mir gerade auf, könnte man super gut für Breaking Bad machen. Echt? Ich hätte es für Dark Souls gesagt, ehrlich gesagt. Schon allein im Titel wäre das so schön. Dass das auch stimmt. Du bist tot. Jedes zweite Feld, du bist tot. Genau, jedes zweite Feld stirbt. Nee, aber gerade bei Breaking Bad ist es ja so, dass er halt am Anfang die Nachricht bekommt, die quasi Todesnachricht, dass er bald sterben wird. Oh, Spoiler-Alarm. Und ja, und das Ende von Spiel des Lebens ist ja immer das... Hey, ich hab das Ende der Serie nicht gesehen, wenn du jetzt irgendwas sagst. Nein, ich rede vom Ende vom Spiel des Lebens. Ist ja immer... Dass man die Altersvorsorge macht. Wenn du das jetzt spoilerst. Ich habe das Spiel des Lebens. Wer das jetzt noch nicht gesehen hat, sorry. Nein. Pass auf, am Ende ist halt das Retirement Home. Jedenfalls, es geht halt darum, dass du irgendwann halt ins Altenheim kommst. Das ist das Ende. Und er macht den ganzen Kram ja, um die Vorsorge für seine Familie zu haben, dass sie finanziell gesichert sind. Ja, und deswegen könnte ich mir das super gut vorstellen. Und natürlich dieses hässliche Auto, was er hat. Ich weiß nicht, welches Modell es ist. Aber das als Figürchen. Das ist ein Honda so und so. Und es muss eine Pizza auf dem Dach liegen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich kann es ja nochmal anbringen. Ja, bitte. Wie gesagt. Vieles Lebens, Breaking Bad. Das ist halt das, ne? Wenn wir jetzt noch andere Sachen, andere Spiele da reinbringen würden, weil es ist halt so viel Potenzial noch da. Auch Cluedo, da wird die Big Bang Theory kommen und das soll halt auch ein Triple Pursuit werden und das ist halt dann irgendwie schön, dass du so thematisch mehr eingehst, ne, auf die Lizenz an sich, wo passt das halt und wo kannst du halt noch was machen. Ja, ist es denn bei dieser, habt ihr quasi feste Lizenz, also im Sinne von, ihr habt jetzt quasi Harry Potter, Herr der Ringe, oder könnt ihr quasi auch hingehen und sagen, Leute, es wäre jetzt voll cool, wenn wir eins mit Serie XY machen? Ja, das probiert man ja, dann findet man raus, also die Produktentwicklung findet dann halt die Lizenzgeber raus, dann wird mit denen gesprochen. Und dann wird erstmal rausgetestet, ob da Interesse ist. Und dann werden Konditionen geklärt. Und dann schaut man halt, ob es passt oder nicht. Und manchmal ist es dann halt wirklich so großartig wie mit Blizzard und World of Warcraft, dass die halt wirklich dann auch das Artwork stellen. Und wollte ich gerade fragen, gibt es schon Videospiel-Umsetzungen? Aber World of Warcraft gibt's. Genau, das war eigentlich unser erstes Monopoly, was halt in diese Welt vorgedrungen ist. Und seit wann wird es verkauft? Seit 2012 oder seit 2013. Ist auch, wie ich finde, eine der schönsten Editionen bisher. Ich meine, jetzt sind halt die Marvels da, weil es halt auch richtig schöne Spielsteine hat und alles angepasst ist. Und World of Warcraft wird auch unser erstes Triple Pursuit dazu sein. Das ist noch unklar, also ob es 2015 kommt oder nicht. Aber schön wäre es. Kannst du sagen, wie lange es dauert? Von den ersten Entwürfen, bis man das wirklich im Ladenregal stehen hat? das kann man super schlecht vorhersagen, weil halt so viel noch passiert zwischen diesen Abstimmungsprozessen. Und gerade was Marvel betrifft, ist es manchmal eine extremst langwierige Geschichte, weil sich so oft Style Guides ändern. Bei Disney ist das halt generell so, dass, keine Ahnung, neue Linien oder neue Helden dann irgendwie stärker präsentiert werden sollen, dann wird nochmal alles umgeschmissen. Das war jetzt bei der Comics-Edition natürlich nicht der Fall. Da war ganz klar, wie das auszusehen hat und ne, worauf man sich festlegt. Wir haben jetzt bald noch die Marvel Heroes. Die müssten auch noch im Sommer kommen. Da war das dann halt so, dass im letzten Moment, als alles schon fertig war, dann doch noch irgendwelche Helden ausgetauscht wurden. Und dann muss halt alles nochmal freigegeben werden. Und das ist halt sehr langwierig, ne? Also der ganze Prozess erstmal von Lizenzen bekommen, Lizenzen zusammenbringen, sich einigen und dann halt am Ende die Gestaltung und die dann wieder abstimmen und freigeben lassen. Ja, diese Lizenzen kosten ja vermutlich unterschiedlich viel. Es wird ja zum Beispiel, die Star Wars Lizenz wird, würde ich jetzt vermuten, teurer sein als jetzt sowas wie Dark Souls. Und wenn das jetzt machbar wäre. Wirkt sich das auf den Preis aus, das, was man im Laden dafür bezahlen würde, oder sind alle Monopolies gleich günstig? Nee, das wirkt sich das Geld aus, was bei uns dann am Ende hängen bleibt. Aber der Preis ist immer der gleiche. Also die Monopolies, die kosten, wir haben da den Preis gesenkt. Inzwischen kosten die 39,95, also als UVP, wenn die rauskommen. Und bei Risiko sind es, glaube ich, 10 Euro mehr. Nur Star Wars. Star Wars ist ein bisschen teurer gewesen, weil die Figuren so groß waren. Das ist doch die Verpackung größer. Ja. Aber ja, wir geben dann die Kosten halt nicht weiter. Nee. Also ich muss aber sagen, 39,90 für so zum Beispiel das Marvel Monopoly, das ist ja eigentlich, also es ist wirklich sehr, kriegst du ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, danke schön. Die Figuren sind schön hochwertig, dann wie ich schon eingangs erwähnt habe, die Karten super designt und die Qualität ist auch also exzellent. Für 39,90 kann man sich da echt nicht beklagen. Ja, natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, das Papier von dem Geld ist so dünn. Dann setzen wir uns dann ja auch mit Hasbro auseinander, die das halt produzieren und versuchen das dann irgendwie noch besser zu machen. Also es ist halt so ein stetiger Prozess. Und dass wir jetzt Monopoly-Editionen haben mit solch detaillierten Figuren oder beziehungsweise solchen speziellen Sammlerfiguren, das ist ja auch erst im Laufe der letzten Jahre entstanden, halt auch durch das Feedback, das wir bekommen haben. Das war halt bei dem Hobbit-Monopoly. Das kam halt auch, ich glaube, vor 2 Jahren das erste raus. Und wir fanden das wunderschön vom Artwork her, von der Gestaltung. Die Mitte, das ist wirklich ein sehr schönes Bild gewesen. Aber das ist halt bei den Fans nicht so gut angekommen, weil du hattest quasi normale Monopoly-Häuser und Hotels, zwar von der Farbe angepasst, die Figuren waren sehr klein und es war halt alles noch nicht so richtig grafisch bis ins Letzte ausgereizt. Und das haben wir uns dann zu Herzen genommen und haben wirklich, ich glaube, 1,5 Jahre lang an Hobbit, die Einöde von Smaug, gearbeitet. Die ist auch erst Anfang des Jahres rausgekommen, also viel später als der Kinofilm. Einfach damit das halt wirklich jetzt so in dieser neuen Linie stehen kann, die wir halt sehr wichtig finden. Und es lohnt sich halt, ne? Weil Anspruch ist ja, dass du das Spiel halt selber total schön findest und dann gar nicht mehr so viel tun musst, um es halt zu bewerben, weil es halt rausgeht in die Welt. Und es ist ein großer Vorteil, dass du ja selber sehr viel Leidenschaft für das Thema einfach mitbringst und dadurch auch selber sicherstellen möchtest, dass eben auch alles am richtigen Platz ist und auch gut aussieht und originalgetreu bleibt. Ja klar, also ich meine, das ist jetzt nicht nur meine Leidenschaft für diverse Lizenzen, die wir haben, wo ich halt auch ganz krasser Fan bin, aber es ist halt für mich halt vor allen Dingen der Anspruch, den Kunden wirklich glücklich zu machen. Also nicht nur zufrieden, ne, und das Geld, sondern einfach, dass man die Spiele richtig gerne ansieht, richtig gerne spielt. Und da dann halt auch aufzugreifen, wenn man was verbessern kann. Ja. Ist halt nicht immer möglich, nur ist eine Kostenfrage. Bei Monopoly ist es ganz oft auch dem Spiel geschuldet, dass es halt diese 4 Eckfelder gibt, die irgendwie ganz viele Menschen anders haben wollen, was aber nicht geht. Aber trotzdem versuchen wir halt, die Spiele halt so zu machen, dass man da halt wirklich richtig stolz drauf ist. Ich denke, bei Winning Moves gibt es so 2 Kernzielgruppen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Einmal gibt es natürlich Fans und Käufer, die einfach nur aufgrund der Lizenz zugreifen, jetzt Star Wars Fans zum Beispiel, wo auch bestimmt viele Kinder dabei sind, weil Star Wars natürlich auch bei den Kids ziemlich, ziemlich beliebt ist. Und auch die Nerds, so wie wir es sind, dass wir uns richtig drin verlieben und richtig die verschiedenen Editionen ausprobieren wollen und sehen wollen, was steckt in den Packungen drin. Und diese Zielgruppe ist, glaube ich, besonders kritisch immer, weil durch das Internet sind wir natürlich immer sehr aktiv in den Communities und auch oft sehr kritisch. Und ich finde, das ist eine Herausforderung. Wie du schon sagst, ihr wollt den Kunden zufrieden machen. Und ich habe den Eindruck, das gelingt euch ziemlich gut, gerade weil ihr ja die Leute mit einbezieht in die Kritik. Und wie du schon sagtest, ihr nehmt Kontakt mit Hasbro auf, wenn das Geld zu dünn ist, meinetwegen bei Monopoly. Das finde ich schon bemerkenswert. Das sollte man hochloben. Ja, danke schön. Ja, aber es ist halt auch wichtig, also auch für uns, ne? Weil du stehst halt da draußen und präsentierst Spiele, die für viele nicht nur Spiele sind, ne? Also ich sag jetzt mal Star Wars oder auch Herr der Ringe, das ist wie eine Religion und das muss oder Marvel auch, ne? Das muss man halt auch ernst nehmen, ne? Jetzt nicht nur, weil man Konsequenzen fürchtet, sondern einfach auch, weil jede dieser Lizenzen, dieser Themen das halt verdient hat, ne? Und wenn man sich halt daran hält, dann kann einem schon gar nicht so viel passieren, weil wenn dann mal irgendwie ein Fehler passiert oder irgendwas ist, dann ist da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Gnade oder keine Ahnung, Verständnis dafür da, wenn man erklärt, wie es so gekommen ist. Ja. In der zweiten Folge Gamerscore hatte Winning Moves uns ja auch schon bei einem Gewinnspiel unterstützt. Star Wars Monopoly und Star Wars Risiko haben wir damals verlost. Anne, du hast dieses Mal aber auch was Schönes mitgebracht. Ein ganz besonderes Schmankerl. Ja, ratet mal, welches? Es knistert fast vor altem Papier. Es riecht fast schon nach altem Papier. Altes Papier, so wie alte Comics? Ja, es ist die Marvel Comics Collectors Edition. Monopoly natürlich. Ich denke mal, das passt halt ganz gut zu dieser Ausgabe. Und es ist halt wirklich eine der schönsten Editionen bisher. Ja, cool. Das schneiden wir raus und wir behalten das, okay, Julian? Julian, sag jetzt nichts. Nein, natürlich. Das ist für einen unserer lieben Zuhörer oder Zuhörerinnen. Und ja, wir haben gerade schon drüber gequatscht, was ihr eigentlich für dieses Marvel Monopoly machen müsst. Und der Konsens, auf den wir uns geeinigt haben, ist etwas malen. Wie genau und was genau, das könnt ihr aber direkt im Begleittext zum Podcast lesen. Direkt entweder halt auch schon bei iTunes, wenn ihr es über iTunes hört, oder eben auf www.unabhängige-tester.de. Kein Ä, sondern ein AE. Und oder auch auf geekkeller.de, da kommt der Podcast auch. Ja, genau. Und dort dann einfach habt ihr die Anleitung, was ihr genau malen müsst und wo das hingeht und wie der Gewinner wann am Ende ausgewählt wird. An dieser Stelle so wirklich ganz, ganz vielen lieben Dank, Anne, dass du dieses geile Monopoly zur Verfügung stellst. Ja, sehr gern. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist ein schöner Freitag jetzt. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es auch noch. Oder willst du noch irgendwas sagen? Tim, hast du noch eine Frage an die liebe Anne? Nee, ich glaube, ich habe jetzt alles aus Anne rausgequetscht, was ich wissen wollte. Ist auf jeden Fall ganz spannend, was du machst. Ist wirklich, glaube ich, ein echt toller Job. Ja, hört sich sehr cool an. Hast du noch irgendwas? Willst du noch irgendwas sagen, Anne? Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann folgt uns auf Twitter und stellt die da. Ist irgendwie immer am schnellsten zu beantworten. Genau, und bei Twitter findet man euch einfach über @winningmoves. Genau, ganz einfach. Nicht so einfach, wie uns auf Facebook zu finden, weil das ist, Facebook muss man Riesenschweinerei eingeben. Und dann ist man bei meinen Assistenten Dave und Daphne, die auch mich ein bisschen unterstützen. Gut, dann wirklich vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über Winning Moves gequatscht hast und natürlich das Marvel Monopoly verlost. Und selbst wenn ihr es nicht gewinnen solltet, checkt es unbedingt mal auf www.winningmoves.de aus. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wie erwähnt, detailreich, qualitativ, sehr hochwertig. Und ich habe schon sehr viele Runden gespielt und bis jetzt jedes Mal verloren. Oh. Genau, du warst ja im Verlag zu Gast und hast es dir direkt angeguckt, richtig? Genau, ich habe es in die Hand genommen und bin einfach gerannt. Vor allem Verlag hört sich jetzt so spektakulär an, ne? Willst du erzählen, wo wir gesessen haben? Ja, ich glaube, das war der Lagerraum. Ja, das in einem Abstellraum. Ja, das ist aber, ja. Ich fand es trotzdem sehr angenehm. Das, ja? Ja, das ist selbstverständlich. Leckeren Kaffee, tolle Stühle, schönes Gespräch, so. Ja. Ja, es ist aber trotzdem, muss ich sagen, es war schon so ein kleines Nerd-Paradies, denn du hattest ja diese ganzen, da war ich sehr beeindruckt von, diese Monopolies, die ihr jemals gemacht habt, also nicht nur die ihr gemacht habt, sondern auch Winning Moves UK gemacht habt, sind alle aufgebahrt an dieser Wand. Ja, es ist aber nur ein Bruchteil. Also wirklich. Das ist sogar nur ein Bruchteil. Okay, diese 3 Millionen Monopolies, die in der Wand aufgebahrt sind, das ist nur ein Bruchteil. Es war trotzdem sehr eindrucksvoll und ich war die ganze Zeit versucht, einfach mir 30 unter den Arm zu nehmen und einfach loszurennen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Beim nächsten Mal vielleicht. Was ist denn die skurrilste Lizenz, die ihr habt für dich, Anne? Die skurrilste Lizenz? Oder ungewöhnlich? Oh, das ist jetzt, überrascht mich gerade, schwer. Nee, es gab mal irgendwie so ein Monopoly, das war aber jetzt nicht von uns, das steht aber im Büro. Das ist irgendwie so eine pinke Edition, irgendwie so ein Gay Monopoly oder so. Also ich weiß gar nicht, wer der Herausgeber war, das hat mal vom Trödelmarkt mitgebracht. Ist auch cool. Dementsprechend, vielen lieben Dank, Anne, Tim, auch dir danke, dass du wie immer dabei warst in meinem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht auch mich nochmal. Vielleicht morgen schon wieder. Danke dir, Anne. Bis dann. Ciao. Darf. Tschüss. Ja, dann auf jeden Fall danke an Anne an dieser Stelle für das Bereitstellen von Marvel Monopoly. Ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht hier Teilhaber an diesem Podcast wäre, würde ich einfach direkt mal 100 Bilder machen, nur um meine Chancen zu steigern. Ja, Leute, hängt euch rein, macht wirklich was. Es muss auch nicht, man muss nicht zeichnen können. Es soll kreativ sein, es soll witzig sein, es soll uns überraschen, uns belustigen, wie auch immer, uns vielleicht erotisch anmachen, wie auch immer. Macht was und gewinnt dieses coole Stück. Genau, es gewinnt nicht das schönste Bild oder das tollste Bild oder der Picasso unter euch, sondern das ist selbst Strichmännchen, wenn es kreativ ist und in irgendeiner Form ansprechend ist, haben eine Chance. Genau. Dementsprechend entlassen wir euch jetzt dann eben euren Malkünsten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Gamerscore. Genau, hört mal wieder rein. Bis dann. Tschüss. Stimmt es, dass Produkt X es schafft, die Haare nicht ausfallen zu lassen, bla bla? In der Tat. Kenne ich nicht. Aber bei unserem Podcast hat man ja in etwa dasselbe Prinzip, nur dass bei uns dann nicht der Haarausfall gestoppt wird, sondern mit jedem Mal anhören wird der Penis ein halbes Zentimeter größer. Oh Mann, nein. Ey, du sagst so oft steinharte Erektion und Penis und. Ich find's süß, wie du gerade so, oh nein!